بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Thumma amma ba'd, wir kommen nun zum letzten Teil dieser Reihe, wie genieße ich das Gebet, und zwar zur Erläuterung der Sura An-Nas. Und wir waren stehen geblieben bei der Aussage min sharri al-waswasi al-khannas alladhi yuwaswisu fi suduri an-nas, also vor dem Übel des Einflüsterers, der dahin, also der flüchtet, Al-Khannas, also der beim Gedenken an Allah subhanahu wa ta'ala flüchtet, derjenige, der in die Brüsten der Menschen einflüstert. Und wir waren stehen geblieben bei den Arten der Übel des Teufels. Und zwar sagte Al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, die Übel des Teufels lassen sich in 6 Arten zusammenfassen, zu denen er den Sohn Adams stets verführt, also den Menschen allgemein, bis dieser ihnen eine nach dem anderen verfällt, diesen Verführungen. Das erste Übel ist das Übel des Unglaubens und des Götzendienstes sowie die Feindschaft gegen Allah und seinen Gesandten. Wenn er den Sohn Adams dazu gebracht hat, lindert dies sein Leid und somit ruht er sich von seiner Anstrengung aus, also Iblis. Dies ist das Erste, was er beim Diener erreichen will. So bleibt er so lange an ihm, bis er dies erreicht. Wenn er dies erlangt, macht er ihn zu einem seiner Soldaten und zu einem seiner Armee. Dann macht er ihn zu seinem Helfer, um seinesgleichen zu verirren. Somit wird er zu einem Verfechter des Teufels und zu einem seiner Vertreter. Das heißt, die erste Hürde ist die Hürde des Schirk und des Kufr. Das ist das Ziel des Teufels. Und er versucht, den Menschen zum Schirk, zum Götzendienst und zum Unglauben, zum Kufr zu führen, egal welche Art des Kufr das ist. Also das ist für den Teufel sowas von egal, ob das jetzt Buddhismus ist, Hinduismus ist, ob das Atheismus. Hauptsache, du glaubst nicht an Gott. Und er versucht natürlich auf verschiedenste Art und Weise, den Menschen dazu zu bringen, den Menschen an Allah Azza wa Jalla zweifeln zu lassen. Und deswegen muss ein Mensch immer wieder Allah bitten, dass man gefestigt wird in der Religion. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam immer den Dua ausgesprochen, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Also, O Herr, der du die Herzen drehst und wendest, festige mein Herz auf dieser Religion, auf deine Religion, so dass man also standhaft bleibt. Und wir haben ja gestern schon den Hadith gehört, dass der Shaitan so lange einflüstert im Menschen, bis er diesem Menschen die Frage stellen lässt, woher kommt dein Herr? Ja? Oder wer hat deinen Herr, wer hat Allah erschaffen? Soweit kommt das. Was sollen wir dann machen? Wir sollen Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala suchen und damit aufhören. Mit was aufhören? Mit dem Nachdenken danach. Sind wir also keine Menschen, die frei denken dürfen? Doch, aber nicht unsinnig. Denn der Muslim weiß, Allah subhanahu wa ta'ala ist der Schöpfer und es gibt Fragen, die machen einfach keinen Sinn. Und selbst jeder Taschenrechner, du kannst ihn so oft fragen, was ist 3 durch 0, er wird dir immer sagen, Error. Er wird dir immer sagen, falsch. Der überlegt nicht lange nach darüber, denn falsche Fragen braucht man nicht zu beantworten. Und deswegen soll man damit aufhören, weil es eine falsche Frage ist. Woher kommt Gott oder wer hat Gott erschaffen? Was war vor Gott? Das sind alles falsche Fragen oder Fragen, die einige stellen möchten, damit man ihrer Ansicht nach zeigt, dass man eben in eine Sackgasse gelangt, wenn man an Gott glaubt, ist Allah Azza wa Jal, sagen sie, fähig, etwas zu erschaffen, was er nicht tragen kann. Das ist natürlich auch wieder ein Fehler in der Frage. Denn du verlangst hier Gegensätze zu vereinen. Er ist der Allmächtige, das heißt, er kann alles erschaffen. Und er ist zu allem Fähige, subhanahu wa ta'ala. Er ist Al-Qawi, Allmächtige, und er ist Al-Qadir, der zu allem Fähige, subhanahu. Und diese beiden Eigenschaften darfst du jetzt nicht in Widerspruch bringen, ansonsten ist deine Frage falsch. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass ein Muslim seine Aqida lernt, den Glauben lernt, diese Belege lernt. Und ohne Wissen wird man diese Waffe des Teufels, und zwar die Waffe der Scheinargumente, nicht in Sicherheit sein. Also man wird vor dieser Waffe nicht in Sicherheit sein. Das ist die erste Hürde. Ibn Qayyim rahimahullah sagt nun weiter, doch wenn er die Hoffnung aufgibt, bei ihm dies zu erreichen, wenn er merkt, der Teufel, Iblis, das macht keinen Sinn. Dieser Mensch glaubt an Allah Azza wa Jal, der lässt sich in seinem Glauben nicht erschüttern, dann hört er natürlich nicht auf, sondern dann geht es weiter. Also, doch wenn er die Hoffnung aufgibt, bei ihm dies zu erreichen, da er jemand ist, dem schon im Leibe seine Mutter der Islam vorgeschrieben wurde, führt er ihn zur zweiten Stufe des Übels, die Erneuerung. Und hier ist es charakteristisch, wie Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah die Bid'ah, die Erneuerung, nach dem Schirk erwähnt. Also das erste Übel ist der Schirk. Wenn er dich dazu nicht bringen kann, bringt er dich zur Erneuerung. Und schaut bitte mal jetzt und achtet mal darauf, was Ibn Qayyim hier nun sagt. Dies ist ihm lieber, dem Teufel, die Erneuerung, die Bid'ah, dies ist ihm lieber als das Freveln und den Sünden. Subhanallah. Die Bid'ah, also Shaitan, wenn er dich zur Bid'ah führt, ist es für ihn ein viel größerer Erfolg, als wenn er dich zu einer Sünde führt. Warum? Denn ihr Schaden ist in der Religion selbst und sie ist ein überschreitender Schaden. Sie ist eine Sünde, die nicht bereut wird. Und sie widerspricht der Botschaft der Gesandten. Was heißt das noch einmal? Er sagt hier, denn ihr Schaden ist in der Religion selbst. Das heißt, du änderst die Religion selbst. Jemand, der Alkohol trinkt, hat er die Religion geändert. Er hat nichts geändert. Denn er sagt dir, ich weiß, Alkohol ist haram. Was willst du machen? Ich bin da reingefahren. Oder rauchen. Ich weiß, das ist nicht gut. Und ja, das. Was willst du machen? Oder Sinne. Ich weiß, ich muss damit aufhören, das geht nicht so weit, das ist haram. Und hat er die Religion geändert? Er hat nicht die Religion geändert. Er weiß, Zina ist haram, Alkohol ist haram, Rauchen ist haram, Schweinefleisch ist haram. Nur, dass er eben hingefallen ist und diese Sünde macht. Aber der Mubtadi, derjenige, der die Bid'ah ausführt, der ändert die Religion. Etwas, was nicht zur Religion gehört, lässt er zur Religion gehören. Oder andersrum, etwas, was zur Religion gehört, nimmt er aus der Religion raus. Und die Bid'ah ist entweder in der Glaubenslehre oder in den Gottesdiensten. In diesen zwei Ebenen kann es Bid'ah geben. Wenn ich sage, ich nehme die Namen Allahs nicht an, dann habe ich eine Bid'ah in der Aqida. Oder wenn ich sage, ich werde Dhuhr 5 Rak'a beten, anstatt 4. Das ist eine Bid'ah in den Gottesdiensten. Also in diesen zwei Bereichen können Bid'ah entstehen, also Erneuerungen, Änderungen der Religion. Und beide sind natürlich fatal. Und beide sind falsch. Er sagt hier weiter, denn ihr Schaden ist in der Religion selbst. Und sie ist ein überschreitender Schaden. Derjenige, der Alkohol trinkt, schadet sich selbst. Und das war's. Aber derjenige, der eine Bid'ah macht, ruft ja dadurch, dass er sie tut, ruft er andere auch dazu auf. Er kommt hin zu dem Menschen und sagt, feier den Geburtstag des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Komm, ich lade dich ein zum Geburtstagsfeier des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, dieser Schaden, dass er die Religion erneuert, ändert, führt wohin? Dass die anderen das auch machen. Und er sagt hier weiterhin, sie ist eine Sünde, die nicht bereut wird. Warum wird sie nicht bereut? Weil derjenige, der eine Bid'ah macht, denkt, er wäre auf der Wahrheit. Das ist ja die Katastrophe. Das ist ja das Fatale. Jemand, der eine Bid'ah macht, oder einführt, oder ausübt, oder vertritt, der denkt ja, er wäre auf dem richtigen Weg. Er denkt, er wäre auf dem Weg des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und das ist ja die Tücke des Teufels. Und das nennt man Talbis Iblis. Also die Verirrung oder die Verzierung, beziehungsweise die, was könnte man noch sagen? Ausschmücken des Iblis. Dass er dir das schmackhaft macht. Du denkst, Masha'Allah, wie herrlich ist dieser Zustand, wenn wir alle da rumhupsen und hu sagen und so weiter und so fort. Was ist das für ein herrliches Gefühl? Und man denkt, man wäre auf dem richtigen Weg. Und deswegen ist es eine große Gabe, dass man weg ist von diesen Bidda. Oder dass man denkt, je schlimmer man ist und je schlechter man mit den Muslimen umgeht und je mehr man Muslime aus dem Islam rausschmeißt, umso fester ist man in der Religion, umso standhafter ist man und du darfst keinem Muslim mehr vertrauen und es gibt eigentlich außer dir gar keinen Muslim auf dieser Welt und so weiter und so fort. Das sind alles Bidda. Und der Teufel, warum liebt er diese mehr als Sinner und Alkohol und so weiter? Weil der Schaden viel größer ist. Und das sehen wir. Das sehen wir ja, wie viele wie von Wellen genommen werden, von einer Bid'ah zur anderen. Er fängt an mit dem Islam, erste zwei Tage geht alles noch gut und dann kommt die erste Welle. Er geht zu den Leuten, die alle als Kuffar ansehen, dann geht er zu der nächsten Welle und der nächste Klaps bekommt er. Nein, alle sind sowieso irregeleitet. Und dann bleibt er alleine im Walde stehen und er weiß gar nicht mehr weiter. Und dann sagt er sich, nee, dann versuche ich mal was anderes. Und deswegen findest du diejenigen, insbesondere jetzt, die neu im Islam sind oder die zurückgekehrt im Islam sind, standhaft sind sie erst nach einigen Jahren. Weil in den ersten Jahren, dann geht's rund. Einmal so, einmal so. Man probiert das, dann probiert man das. Dann macht man das, dann macht man... Warum? Warum ist man so? Weil man keinem Lehrer folgt. Das ist genauso wie jemand, der Mechaniker werden will, ja, aber er fragt keinen. Wo fängt er mal an? Ich fange mal beim Motor an. Und dann? Nee, ich glaube, die Karosserie ist viel wichtiger. Dann sagt er, nee, lieber die Felgen... Und so weiter. Und er lernt nichts. Bisschen hier, bisschen da, bisschen dort. Und er macht viel mehr kaputt und viel mehr falsch. Aber wenn er bei einem Lehrer wäre, einem Ausbilder wäre, der würde ihm sagen, so, das Auto vergisst du jetzt erstmal. Jetzt büffelst du ein bisschen Theorie und dann kommen wir zur Praxis. Ja, und dann und so weiter und so fort. Das heißt, die Bid'ah, möge Allah uns davor bewahren, ist etwas Schlimmes. Er sagt hier, sie ist eine Sünde, die nicht bereut wird und sie widerspricht der Botschaft der Gesandten. Vielmehr ist es ein Aufruf zu dem, was im Gegensatz zu ihrer Botschaft steht. Also die Bid'ah ist ein Aufruf zum Gegensatz zu dem, was die Gesandten, alaihimus salatu wassalam, gebracht haben. Dies führt zum Unglauben und zum Götzendienst. Wie viele Menschen sind deswegen dann raus aus dem Islam oder fallen in den Schirk, weil sie eben nicht den Weg gegangen sind, den ein Mensch gehen muss, der auf dem geraden Weg bleiben möchte. Wenn er ihn zur Erneuerung gebracht hat und ihn zu einem der Leute der Erneuerung gemacht hat, wird auch dieser ein Vertreter und Verfechter des Teufels. Das heißt, das ist ganz einfach, man spaltet sich ab von der Umma, man macht seine eigenen Theorien und dann wird man der Führer dieser Theorie und dann redet man mit dem und mit dem und mit dem und mit dem und dann hat man wieder Gefolgsleute und damit, möge Allah uns davor bewahren, ist man dann ein Untertan des Teufels, ein Soldat des Teufels, möge Allah uns davor bewahren. Hat er dies nicht erreicht und war der Diener jemand, dem die Gabe der Sunna von Allah vorausgegangen ist, sowie die Feindschaft der Leute der Erneuerung und der Irreleitung, dann führt er ihn zur dritten Stufe des Übels, den großen Sünden in all ihren Formen. Hier ist er nun bestrebt, ihn dazu zu bringen. Insbesondere, wenn es sich um einen Gelehrten handelt, dem gefolgt wird. Hier ist er bestrebt, damit sich die Menschen von ihm abwenden. Das heißt, der Shaitan versucht nun auch, diesen Menschen, der vielleicht eine Vorbildfunktion hat, zu einer Sünde zu bringen. Warum? Weil wenn er fällt, dann fallen hinter ihm alle anderen mit. Dann vertrauen sie ihm nicht mehr, dann nehmen sie von ihm kein Wissen mehr. Und das ist das, was Shaitan haben möchte. Er verbreitet seine Sünde und Vergehen unter den Menschen und nimmt dazu Vertreter, die es auch verbreiten und bekannt machen. Dabei behaupten sie, es für Allah zu tun. Achtung, schaut euch mal das an. Er sagt, dabei behaupten sie, es für Allah zu tun. Doch ist er ein Vertreter des Iblis, ohne es zu spüren. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةِ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Diejenigen, die es lieben, dass sich das Abscheuliche unter denjenigen, die Glauben verbreitet, für sie wird es schmerzhafte Strafe geben im Diesseits und im Jenseits. Dies, wenn sie die Verbreitung und Bekanntmachung lieben. Wie steht es dann um diejenigen, die die Verbreitung und Bekanntmachung übernehmen? Das heißt, er sagt hier, Allah Azza wa Jalla erwähnt diejenigen, die es lieben, dass sich die Abscheuliche, dass das Abscheuliche unter diejenigen, die glauben, verbreitet wird. Die lieben das, die haben nichts getan. Erst recht also werden diejenigen bestraft, die es verbreiten. Und deswegen gilt die Regel, du darfst nie einen Menschen bloßstellen. Nie. Denn wenn jemand, wie der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn jemand, An-Nabi alayhi salatu wassalam sagte, wenn jemand die Mängel der Menschen sucht, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala bloßstellen. Das heißt, ein Muslim, wenn er sieht, okay, ein Mensch hat einen Fehler, dann auf keinen Fall diesen Fehler verbreiten. Warum nicht? Damit die anderen nicht auf die Idee kommen, das auch zu tun. Sondern man kann im Stillen diesem Menschen einen Ratschlag geben, Barakallahu fik, hör mal zu, das geht nicht oder so. Oder wenn man im Allgemeinen redet, ohne einen Namen zu nennen. Es gibt Menschen, die rauchen, möge Allah sie recht leiten. Rauchen ist Haram. Aber du kannst nicht sagen, hör mal zu, ich habe den gesehen, der fängt an zu rauchen oder der hat Alkohol getrunken oder der ist mit irgendeiner Frau gegangen und so weiter und so fort. Sondern einen Menschen soll man nicht bloßstellen. Er sagt also, dies, wenn sie die Verbreitung und Bekanntmachung lieben, wie steht es dann um diejenigen, die Verbreitung und Bekanntmachung übernehmen? Sie tun es nicht als guten Rat, sondern als Befolgung des Iblis und als seine Vertreter. Das alles, damit sich die Menschen von ihm abwenden und keinen Nutzen von ihm haben. Doch die Sünden dieses Menschen selbst, wenn sie die Wolken des Himmels erreichen, sind bei Allah einfacher als ihre. Als wessen Sünden? Als denjenigen, der die Menschen bloßstellt. Subhanallah. Es gibt einige, die haben ein Hobby und die denken, das wäre fi sabilillah, dass sie über die Menschen reden. Riebe. Und da heißt es, hör mal zu, der hat dies und der hat das und dies und das und dies und das. Und sie reden dann über die anderen Menschen und denken, das ist Amr bil Ma'ruf und Nahi anil Munkar, ich gebiete ihr das Gute und verbiete das Schlechte, aber nicht indem ich lästere. Das Lästern ist Haram. Und deswegen musst du deinen Bruder vor dieser Lästerei schützen, auch wenn er Fehler hat. Du kannst ihm gerne einen Ratschlag geben. Sagen, hör mal zu, du solltest dies nicht tun, aber nicht bloßstellen in der Öffentlichkeit. Doch die Sünden dieses Menschen, selbst wenn sie die Wolken des Himmels erreichten, sind bei Allah einfacher als ihre. Denn seine Sünden sind Ungerechtigkeit gegen sich selbst. Wenn er dafür um Vergebung bittet und sie bereut, wird Allah seine Reue annehmen und sie in Belohnung umwandeln. Doch ihre Sünden sind Ungerechtigkeit gegen den Gläubigen. Es ist das Verfolgen der Mängel und die Beabsichtigung, sie bloßzustellen. Doch Allah wartet auf sie. Ihm bleiben das Innere der Brüste und die Intrigen der Seele nicht verborgen. Möge Allah uns vor diesen Sünden bewahren. Wenn der Teufel es nicht schafft, ihn zu dieser Stufe zu treiben, zu den Kabair, bringt er ihn zur vierten Stufe und dies sind die kleinen Sünden. Doch die, wenn sie gesammelt werden, den Sündiger vernichten können. Wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, إِيَّاكُمْ وَمُحَقِّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ قَوْمٍ نَزَلُوا بَطْنَ وَادٍ. Hütet euch davor, die Sünden zu verharmlosen, denn das Gleichnis solch jemanden ist wie das Gleichnis eines Volkes, das in einer Wüste Halt macht. Dann erwähnte er, Ibn Qayyim sagt weiter, dass jeder von ihnen mit einem Holzzweig kam, bis sie ein riesiges Feuer entfachteten und damit kochten und grillten. So verharmlost man die kleinen Sünden, so dass derjenige, der eine große Sünde begeht, allerdings sich deswegen fürchtet, besser gestellt ist. Der Hadith heißt im kompletten: إِيَّاكُمْ وَمُحَقِّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ قَوْمٍ نَزَلُوا بَطْنَ وَادٍ فَجَاءَ هَذَا بِعُودٍ وَهَذَا بِعُودٍ حَتَّى حَمَلُوا مَا أَنْضَجُوا بِهِ خُبْزَهُمْ وَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ مَتَى يُؤْخَذُ بِهَا صَاحِبُهَا تُهْلِكُهُ. Hütet euch davor, die Sünden zu verharmlosen, denn das Gleichnis solch jemanden ist wie das Gleichnis eines Volkes, das in einer Wüste Halt machte. So kam dieser mit einem Ast und jener mit einem Ast, bis sie mit ihrem Feuer ihr Brot backen konnten. Und sobald derjenige, der die Sünden verharmlost, zur Rechenschaft gezogen wird, werden sie ihn zum Unheil bringen. Hier gibt es etwas Wichtiges, liebe Geschwister, und zwar dieser Satz: So verharmlost man die kleinen Sünden, so dass derjenige, der eine große Sünde begeht, allerdings sich deswegen fürchtet, besser gestellt ist. Und deswegen die Regel: Keine Kabira bleibt, wenn man um Vergebung bittet. Und also keine Kabira, keine große Sünde bleibt groß, wenn man um Vergebung bittet. Und keine kleine Sünde bleibt klein, wenn man sie stetig ausführt, immer ausführt. Das heißt, wenn man eine große Sünde macht, aber dann um Vergebung bittet, dies bereut, sich vor Allah schämt, weiß, wer man selbst ist und wie schlimm die eigene Seele ist, dann ist das natürlich nicht die Sünde, sondern was danach kommt, etwas Gutes. Eben die Demut vor Allah, die Scham vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und es gibt sogar Leute, wie Sheikhul Islam sagte, es ist möglich, dass eine Sünde einen Menschen ins Paradies führt und eine gute Tat einen Menschen in die Hölle führt. Wie das? Eben, wie gesagt, wenn man diese Sünde macht, bereut man sie zutiefst, schämt man sich vor Allah subhanahu wa ta'ala, man bedauert den mangelnden Respekt gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, man ist in Demut vor Allah und deswegen fastet man mehr, betet man mehr, gedenkt Allah mehr, liest mehr Koran und das führt einen ins Paradies. Anstoß dieser Änderung im Leben war was? war eine Sünde. Und vielleicht bringt eine gute Tat einen Menschen in die Hölle, eben wenn er die gute Tat ausnutzt, um hochmütig zu werden. Er betet, nicht weil er Demut empfinden will vor Allah Azza wa Jal, sondern damit er prahlt damit. Was wissen du von mir? Ich bete und du nicht. Was wissen du von mir? Ich bin in der ersten Reihe und du nie. Was wissen du von mir? Ich bete 5 Gebete in der Moschee und du nicht. Wenn der Mensch denkt, er wäre besser als die anderen, ist das die größte Sünde. Und deswegen wird er in die Hölle kommen, wenn Allah ihm nicht vergibt. Denn die Hochmut war ja die Sünde von Iblis, als er sagt, ich bin besser als er, also als Adam alayhi as-salam. Wenn er auch diese Stufe nicht erreicht, also Shaitan noch einmal, versucht dich zum Schirk zu führen, klappt's nicht, dann zur Bid'ah, klappt's nicht, dann zu den Kaba'ir, klappt's nicht, dann zu den Sara'ir. Kaba'ir, große Sünde, Sara'ir, kleine Sünde. Wenn er auch diese Stufe nicht erreicht, bringt er ihn zur 5. Stufe. Diese ist, sich mit erlaubten Dingen zu beschäftigen, das weder belohnt noch bestraft wird. Vielmehr ist die Bestrafung, die Belohnung zu verpassen. Du begehst keine kleinen Sünden, keine großen Sünden, keine Bid'ah, kein Schirk. Aber Shaitan lässt dich nicht los. Shaitan ist hartnäckig. Was will er nun? Sunna, ne, brauchst nicht. Sunna, hast doch schon Dhuhr gebet. Also steh auf, geh, hast genug zu tun. Fasten. Ramadan ist jetzt vorbei, danach Pause. Nächstes Jahr kannst du weiter fasten. Und so weiter. Qiyamul Layl. Warum Qiyamul Layl? Isha hast du doch gebet, danach betest du Subh. Reicht aus. Das heißt, er möchte ihn davon abhalten, mehr Ibadat zu tun. Und deswegen sagen die Gelehrten, Iblis arbeitet wie ein Dieb. Ein Dieb hat 3 potenzielle Ziele. Entweder er geht zu armen Menschen, die gar nichts haben, oder er geht zu reichen Menschen, die dermaßen reich sind, dass sie ihre Anlagen beschützen mit Kameras, Laser, Allahu A'lam, was alles mögliche, mit Hunden, mit Tieren. Und ein drittes potenzielles Ziel sind diejenigen, die dazwischen liegen. Sind nicht ganz arm, aber auch nicht ganz reich. Zu wem geht Iblis, zu wem geht ein Dieb? Natürlich geht er nicht zu einem, der nichts hat. Was will denn der dort? Ihn begrüßen, dann wieder nach Hause gehen. Der hat ja nichts, dieser arme Mensch. Also geht er nicht zu ihm hin. Aber ein Dieb wird auch nicht zu einer Stelle gehen, die 24 Stunden beobachtet wird, wo sämtliche Hightech-Anlagen drin sind, Alarmanlagen. Da sagt er sich, das tue ich mir nicht an. Wohin geht ein Dieb? Er geht zu jemandem, der zwar Geld hat, aber jetzt nicht so viel, dass er eine Alarmanlage eingerichtet hat. Zu dem geht er hin und versucht, das Geld zu klauen oder eben was er hat. Und Iblis arbeitet genauso. Iblis geht nicht zu jemandem, bei dem er schon fertig ist. Jemand, der zum Kufr aufruft, zum Fisk aufruft, das macht er jetzt automatisch weiter. Da hat er schon seine Arbeit erledigt. Er geht aber auch nicht zu jemand, der Alarmanlagen hat. Was sind die Alarmanlagen gegen Iblis? Wenn Iblis kommt und er sagt, du machst Qiyamul Layl, weil wir reden hier von reichen Leuten, also die viele Ibadah haben. Ja, dann reden wir von Qiyamul Layl, nicht von Salat Subh verpassen. Sondern er geht zu jemandem, der jede Nacht Qiyamul Layl betet. Dann kommt er zu ihm hin und sagt, guck mal, du hast doch letzte Nacht schon mit 5 Juz Qiyamul Layl gemacht. Mach diese Nacht 4 Juz. Das ist ein Millionär. Ja, das ist jemand, der Hasanat möchte. Aber der hat eine Alarmanlage. Wenn Iblis kommt und sagt, mach 4 Juz, anstatt 5, sofort die Alarmanlage, 6 Juz machen. Okay, wir beten heute 6 Juz. Am nächsten Tag kommt er und sagt ihm, guck mal, du betest 10 Raka'a, 4 Raka'a sind auch gut, Alhamdulillah, und man muss ja auch sich, und der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagt, und dein Körper hat Recht auf dir, und so weiter. Und da kommt er natürlich mit Belegen und so weiter und so fort. Was 4? Heute machen wir 20. Und so weiter. Sobald es Shaitan kommt und sagt, mach weniger, zack, die Alarmanlage, wir machen doppelt so viel, dreimal so viel, wir machen mehr so viel. Dieser Mensch Zu dem geht Iblis nicht. Und so ein Mensch war Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Wie der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, sagte, wenn Umar ibn al-Khattab einen Weg nimmt, nimmt Iblis einen anderen Weg. Zu dem gehe ich gar nicht erst hin, sagt sich Iblis. Zu wem geht Iblis? Möge Allah uns vergeben. Zu unser einer. Bet nicht Subh, okay. Und dann wird weiter geschlafen. Da wird nicht gesagt, ja, wie kannst du es wagen, mir zu sagen, kein Subh zu beten. Nee, nee, gute Idee. Und dann wird weiter geschlafen. Warum fasten heute? Lieber ein Eis essen. Gute Idee. Und so weiter und so. Sobald Iblis dir einen Tipp gibt, machst du es. Das ist jemand, der hat zwar Ibadat. Der hat zwar Ibadat. Aber er vernachlässigt sie. Das heißt, zum Beispiel, anstatt dass wir ein Juz lesen, schauen wir uns ein Spiel an. Anstatt dass wir spenden, gehen wir damit etwas anderes machen. Nicht was haram ist auf dieser Stufe, das ist eine sehr feine Stufe. Es geht nicht darum, dass du jetzt Alkohol trinkst. Nein, nein. Du hast ja diese Sünden, meidest du ja. Sondern der Shaitan sagt, guck mal, anstatt dass du jetzt die 5 Euro gibst und spendest, ja, diese Spende ist ja keine Pflicht, ist keine Zakah. Zakah ist ja nur und so weiter und so fort und er flüstert dir das Ganze ein, ja, ganze Fiqh-Buch, damit er dich davon abhält, diese 5 Euro bezahlen. Ja, weißt du was, geh doch lieber und iss damit ein Eis. Ist Eis essen haram? Also, wenn kein Alkohol drin ist, natürlich nicht, ja, guten Appetit. Aber er hat was erreicht. Du hast nicht mehr Hasanat. Sollte er auch dies nicht erreichen, da dieser Mensch mit seiner Zeit geizig umgeht und er die Begrenztheit seiner Atemzüge und ihre Auswirkung auf die Belohnung und die Bestrafung kennt, führt er ihn zur 6. Stufe. Hierbei lenkt er ihn mit den weniger wichtigen Angelegenheiten vor den wichtigeren Angelegenheiten ab. Damit hindert er ihn vor dem Besseren und es entgeht ihm die Belohnung. Er befiehlt ihm, das geringere Gute zu tun und verziert ihm dies, um das bessere Gute zu unterlassen. Das heißt, dass man kein richtiges Maß, richtigen Maßstab hat. Anstatt zum Beispiel während eines Ders zu lernen, sagt er, geh und bete mal, freiwillig. Beten ist ja gut. Aber was will er? Er will, dass du nichts lernst. Während ein Ders sollte man den Ders hören. Und so weiter. So dass man nicht weiß, was ist besser als das andere. Es geht nicht mehr um Halal und Haram. Es geht nicht mehr um Halal und Haram. Sondern es geht jetzt für Iblis nur noch darum, so gut es geht, weniger Hasanat zu bekommen. Und dabei versucht er natürlich alles. Sollte er all diese 6 Stufen nicht erreichen, hört er immer noch nicht auf. Er versucht es mit Schirk, geht nicht. Er versucht es mit Bid'ah, geht nicht. Mit Kabair, geht nicht. Mit Sagair, geht nicht. Mit Verschwendung, geht nicht. Mit mangelnder Fähigkeit zu unterscheiden, was jetzt wichtiger ist, geht nicht. Lässt er dich jetzt endlich in Ruhe? Nein, er lässt dich nicht in Ruhe. Und hört euch mal an, was er jetzt macht. Sollte er all diese 6 Stufen nicht erreichen und hat der Mensch ihn ermüdet, dann schickt er seine Gefolgschaft von Menschen und Dschinn mit den unterschiedlichsten Übel, wie der Bezichtigung des Abfalls vom Islam. Sagt wer? Ibn Qayyim. Ja, dann schickt er dir Shayatinul Ins, du bist ein Kafir. Und du bist ein Kafir. Und du bist kein Muslim. Und so, das sind Shayatinul Ins. Das sind zwar Menschen, sind aber Teufel. Warum? Weil Iblis weiß, bei dir kann er nichts mehr gewinnen. Also will er was? Er will dich stören. Anstatt dass du Zeit hast, Allah zu gedenken, anstatt dass du Zeit hast, Koran zu lesen, kommt dann Facebook, E-Mail, du und so weiter und du hast getan und so. Da kommt eben diese Schar von den Soldaten von Iblis und lässt dich nicht in Ruhe. Also, wie der Bezichtigung des Abfalls vom Islam, der Bezichtigung des Irrglaubens, der Bezichtigung der Erneuerung und der Warnung vor ihm. Was haben diese Menschen zu tun? Nichts außer Achtung. Ich würde nicht mehr in die Moschee gehen. Ich würde nicht mehr hinter dem bin. Ich würde nicht mehr mit dem sitzen. Ich würde nicht mehr und ich würde nicht mehr und ich würde nicht mehr. Warum? Weil Iblis hat nichts mehr gefunden. Und er muss dich stören, Geht doch nicht weiter so. Du darfst doch nicht sterben und in den Firdaus kommen. Also muss er Leute beauftragen, die dich stören auf deinem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und wie schlimm muss es sein, wenn man ein Werkzeug von Iblis wird? Wie schlimm? Möge Allah uns davor bewahren. Ziel ist es, ihn zu schwächen, sein Herz zu stören und seine Gedanken mit diesem Krieg abzulenken, sodass die Menschen von ihm keinen Nutzen mehr nehmen. Und deswegen, liebe Geschwister, ist die Grundregel bei Ahlus Sunnah wal Jama'a, ignoriere alles. Du hast keine Zeit. Stell dir mal vor, ein Mensch würde auf jede Behauptung antworten. Wann willst du denn den Leuten den Islam beibringen? Wann willst du denn weiterkommen bei dir selbst, in der Da'wah mit dir selbst, in deinem Wissen, in deiner Charakterreinigung? Du hast doch keine Zeit. Entweder du lernst Wissen oder du setzt dieses Wissen um oder du verbesserst deinen Charakter. Glaubst du, du hast Zeit, dass du sagst, ja, Sekunde mal, wie kannst du sagen, ich wäre so und so, ja, und du auch, und wie kannst, und. Wann willst du Allah anbeten? Aber einige fallen auf dieses rein und denken, ich muss auf jede Behauptung antworten. Und das ist das Ziel von Iblis. Dann macht man was? Man kümmert sich nur noch um sich selbst und die Selbstdarstellung vor den Menschen. Ja, die haben gesagt, du bist ein Kaf. Oi, das darf ich überhaupt nicht so stehen bleiben. Die haben gesagt, du bist ein Mubtadi. Oi, das darf ich nicht stehen lassen. Und so weiter und so fort. Und genau das will ja Iblis. Und deswegen die Duat, die Gelehrten, sagen sogar, wir erklären die Wahrheit. Und dadurch wird die Unwahrheit klar. Genauso wie in der Dunkelheit, wenn du ein Licht machst, dann weiß man, wo es dunkel ist und wo Licht ist. Das heißt, andere machen was? Ey, es ist dunkel. Guck mal, man sieht nichts. Hey, es gibt kein Licht. Und die reden und die reden und die reden über die Dunkelheit. Ey Junge, mach ein Licht an. Mach einfach das Licht an. Und lass die anderen über die Dunkelheit reden. Und genau so ist es. Rufe zur Wahrheit auf. Wer ist Allah? Was ist die richtige Aqide? Wer ist ein Muslim? Und so weiter und so. Wenn du das erklärst, dann wird klar werden, was die falsche Aqide ist. Aber dass ich jetzt ganzen Tag und die Sekte sowieso und die das und dies und das und der hat gesagt und die Antwort auf die Antwort von der Antwort von der Antwort und so weiter und so fort, das ist nicht die Methode von Ahlus Sunnati wal Jama'a. Ahlus Sunna wal Jama'a halten Distanz zu den Mubtadi'a, zu den Erneuerern und beschäftigen sich nicht mit den Personen der Erneuerer, sondern sie rufen zur Wahrheit auf. Und wenn die Wahrheit klar ist, wird die Unwahrheit dadurch auch klar. Min al-Jinnati wal-Nas ist die letzte Ayah von den Jinn und den Menschen. Dies ist eine Erläuterung derjenigen, die einflüstern. Wer flüstert ein? Einmal die Jinn, aber auch die Menschen. Es sind zwei Arten, die Menschen und die Jinn. So flüstert der Jinn in die Brüste der Menschen, so wie auch der Mensch in Menschen einflüstert. Also gibt es zwei Einflüsterer. Denn die Einflüsterung ist eine verborgene Eingebung in das Herz. Dabei ist dies den Menschen und den Dschinn gemeinsam, nur dass es beim Menschen durch das Ohr geschieht, wobei der Dschinn dieses Mittel nicht benötigt, da er in den Menschen eindringen kann und in ihm fließt, wie das Blut des Menschen. Ebenso kann der Dschinn eine Gestalt annehmen, und dem Menschen dann durch das Ohr einflüstern, wie Al-Bukhari in seinem Werk berichtete, dass Urwa über Aisha radiallahu anha berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Inna al-Malaikata tuhadithu fil-anan wal-ananu al-ghamam. Fil-amri yakunu fil-ardi, fatasma'u al-shayatinu al-kalima, fataqarruha fi udhuni al-kahin, kama tuqarru al-qarura, fayaziduna ma'aha mi'ata kithba. Die Engel bereden im Himmel eine Angelegenheit, die auf der Erde stattfinden wird. Und die Teufel hören dies und legen es in die Ohren des Wahrsagers hinein, wie in eine Flasche. Doch sie fügen 100 Lügen hinzu. Dies ist also eine Einflüsterung des Teufels in die Ohren. Die gemeinsame Einflüsterung der Menschen und der Dschinn gleicht der gemeinsamen Eingebung, über die Allah sagte: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Und so haben wir jedem Propheten Feinde bestimmt, die Satane der Menschen und der Dschinn, von denen die einen den anderen prunkende Worte eingeben in Trug. Und wenn dein Herr gewollt hätte, hätten sie es nicht getan. So lass sie stehen mit dem, was sie an Lügen ersinnen. Das ist, lass sie. Egal, ob das als Erneuerer sind, Mubtadi'a, Menschen, die dich beleidigen, lass sie und beschäftige dich mit deinem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala. So gibt der Teufel das Schlechte in den Menschen ein, genauso wie es der Mensch es zu seinesgleichen eingibt. Damit haben die Teufel der Menschen und die Teufel der Dschinn die Eingebung gemeinsam, wie sie die Einflüsterung gemeinsam haben. Das ist die Erläuterung von Surat An-Nas. Und schließlich gibt es noch einen Gedenkspruch zum Ende des Gebetes. Und zwar sagte Mu'ad ibn Jabal radiallahu an, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm sagte: Ya Mu'ad, Wallahi inni la uhibbuka. أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Eines Tages nahm mich der Prophet sallallahu alaihi wasallam an meiner Hand und sagte: O Muad, bei Allah, ich liebe dich und ich empfehle dir, dass du es nie unterlässt, am Ende jedes Gebetes zu sagen: O Allah, verhilf mir, deiner zu gedenken, dir zu danken und dir richtig zu dienen. Einige Gelehrte sagten, das macht man nach dem Gebet. Andere sagten, das macht man noch vor dem Taslim, wie es die Ansicht von Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ist. Und damit kommen wir zum Ende, walillahi alhamdu wal minna, dieser Reihe. Sicherlich sollte man sich diese Sachen noch einmal vielleicht vor Augen halten, immer wieder wiederholen, sich an alles erinnern, wie man Al-Khushu' im Gebet empfindet. Es ist ein Thema, wie ich ganz zu Beginn gesagt habe, das leider bei der Mehrheit der Muslime nicht Interesse findet. Denn die Mehrheit der Muslime leider wollen eher Themen, mit denen sie diskutieren, weniger Themen, mit denen sie sich verbessern können. Aber das ist nun, Alhamdulillah, ein Beitrag dazu, dass man selbst sich verbessert im Gebet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen, unsere Gebete aufrichtig und in Demut zu verrichten. Möge Allah azza wa jal uns unsere Herzen reinigen und helfen, dass unsere Herzen Demut empfinden und dass wir unsere Gebete genießen und dass wir an Allah Azza wa Jal und allem, was wir hier durchgenommen haben, denken, während wir unsere Gebete verrichten. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.